schwimmen. Die Delfine, Delfine es chillen. Niemand gibt uns eine Chance, doch können wir siegen für immer und immer. Und wir sind dann Helden für einen Tag.